willst du tun, Digga? Was willst du tun, Digga? Es ist nur ein Lied für den Screen. Es ist nur ein Lied für den Screen. Turn up, turn up, turn up. Ich schieße in dein Gesicht. Was willst du tun, Digga? Was willst du tun, Digga? Was willst du tun, Digga? Es ist nur ein Lied für den Screen. Es ist nur ein Lied für den Screen. Turn up, turn up, turn up. Es ist nur ein Lied für den Screen. Turn up. Money's getting poppin', sheesh. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Du bist kein Mann, du bist nur ein Spaß. Du Spaß. Wenn du keine Yu-Gi-Oh! Karten hast, dann hab ich nichts für dich übrig erteilt. Chill auf den Screens und take up the drugs. On, on, on. Oder verschüttet und nicht im Glas. Sag nicht, was wir sagen. Chill auf den Screens und du musst nach Hause. Nur ein Ziel. Ich will dir einen Plan. Was willst du tun, Digga? Was willst du tun, Digga? Es ist nur ein Lied für den Screen. Es ist nur ein Lied für den Screen. Turn up, turn up, turn up. Ich schieße in dein Gesicht. Was willst du tun, Digga? Was willst du tun, Digga? Was willst du tun, Digga? Es ist nur ein Lied für den Screen. Es ist nur ein Lied für den Screen. Turn up, turn up, turn up. Auf den Screen schreiben wir Cocaine. Cocaine. Ihr seid rich, aber habt nicht im Brain. Oh nein. Leben ist fast, aber ihr seid lame. So lame. Ihr seid schwul und ich bin gay. Gay. Turning up und poppen, change alles aus. Ihr habt nichts zu sagen. Klein laut. Ich bin Geowatt und ihr seid Kleinstein. Ärgerst du mich, kriegst du ein Eisbein. Ich schieße in dein Gesicht. Was willst du tun, Digga? Was willst du tun, Digga? Was willst du tun, Digga? Es ist nur ein Lied für den Screen. Es ist nur ein Lied für den Screen. Turn up, turn up, turn up. Ich schieße in dein Gesicht. Was willst du tun, Digga? Was willst du tun, Digga? Was willst du tun, Digga? Es ist nur ein Lied für den Screen. Es ist nur ein Lied für den Screen. Turn up, turn up, turn up.